Hinter uns liegt das steinerne Meer der großen Stadt. Liegt der Asphalt und endloser Straßenstau. Wir wollen hinaus, weil jeder von uns nur Frohsinn hat und Freude am blauen Himmel, am goldenen Lau. Wir schlafen nur unter Sternen und der Mond hält treue Wacht. Und Reh und Fuchs und Hase wünschen alle uns gut Nacht. Schlafsack und eine Gitarre, lalala. Das Herz und rechte Fleck und eine bunte Monika. So ziehen wir hinaus in die weite, weite Welt, weil uns das am Leben so gefällt. Ein Schlafsack und eine Gitarre, lalala. Das Herz und rechte Fleck und eine bunte Monika. So ziehen wir hinaus in die weite, weite Welt, weil uns das am Leben so gefällt. Wir singen, wenn der Tag beginnt, weil wir mit jedem Tag aufs Neue glücklich sind. Brennt nachts das Lagerfeuer, dann fangen wir es recht dringend an. Wir kennen Täler, die vor uns nur der Westwind sah. Das Lied der Pampas und der Prärie, die Fälle des Niagara waren uns zum Greifen nah. Wir sahen auch in Arizona die Wüste blühen und führt uns der lange Weg dann schließlich doch zurück nach Haus. Wissen wir, dass der Frühling kommt und wieder geht's hinaus. Ein Schlafsack und eine Gitarre, oh la la. Das Herz im rechten Fleck und eine Mundharmonika. So ziehen wir hinaus in die weit, weite Welt, weil uns das am Leben so gefällt. La la la la la. Neue glücklich.